Der Bildungskanon als hierarchische Struktur, oder? Wie ich lesen lernte. Als ich im Februar 1955 die Aufnahmeprüfung am Gymnasium Petrinum in meiner Heimatstadt Recklinghausen ablegte, konnte ich fließend lesen, und zwar mit höherem Lesetempo als heute, hatte eine vollständig sichere Rechtschreibung, konnte schriftlich dividieren und multiplizieren, kannte die gesamte biblische Geschichte rauf und runter und hatte im regionalen Umfeld erdkundliches und historisches Orientierungswissen. Meine Schulklasse, die ein älterer Lehrer mit eiserner Disziplin führte, zählte 50 Kinder. 4 davon wurden zur Aufnahmeprüfung an weiterführenden Schulen angemeldet, von denen 3 bestanden, darunter ich. Beim Diktat fiel durch, wer mehr als 3 Fehler hatte. Interpunktionsfehler galten als volle Fehler, das wurde uns vor dem Diktat mitgeteilt. Die 6. so hieß damals die 5. Klasse am Gymnasium, war für mich ein Schock. Wir waren wiederum 50 Kinder, die der Klassenlehrer damit tröstete, dass es beim Abitur nur noch 20 sein würden, was dann auch 10 Jahre später, ein Jahr musste ich wiederholen, genauso eintraf. Diese Aussichten schockierten mich aber gar nicht. Vielmehr machte mir die Tatsache zu schaffen, dass ich bei subjektiv gleichem Leistungsvermögen nicht mehr zu den Besten gehörte, sondern unter lauter Besten nur noch Mittelmaß war. Diese narzisstische Kränkung, die sich mit meinem Selbstbild nicht vertrug, wirkte noch viele Jahre nach. Als ich zur Aufnahmeprüfung antrat, hatte ich bereits alles an Kinder- und Jugendliteratur gelesen, was greifbar war, denn ich war eifriger Nutzer der Stadtbücherei. Die Familie besaß kein Radio, geschweige denn einen Fernseher, aber ein vom Schreiner gefertigtes Bücherregal, das im Wohnzimmer unmittelbar neben dem Kohleofen stand und 1953, daran erinnere ich mich noch, aufgestockt wurde. Der keimende Wohlstand der frühen Wirtschaftswunderjahre zeigte sich bei uns zu Hause in einer wachsenden Sammlung von Klassikerausgaben. In unserem 8-Personen-Haushalt war es eng und laut, und ich, als der Älteste, lief ständig Gefahr, mit lästigen Pflichten betraut zu werden. Gern entfloh ich am frühen Nachmittag zu Tante und Großtante, die in der Nähe wohnten, und blieb dort bis zum Abendessen, das stets um 6 Uhr auf dem Tisch stand. Die beiden Tanten zeichneten sich dadurch aus, dass sie sich über mein Kommen freuten und mich ansonsten in Ruhe ließen. Ich hatte Zeit für mich und die vielen Bücher, die meine Großtante geerbt hatte. In dem Raum mit den dunklen Bücherregalen hing der Schwarz-Weiß-Druck des bekannten Goethe-Porträts von Josef Karl Stieler an der Wand. Darunter stand ein Ohrensessel, und darin saß ich und las, was immer mir interessant erschien. Etwa die in Leder gebundene Ausgabe von »Tausend und eine Nacht« aus dem späten 19. Jahrhundert. Ich nehme an, um die Stellen bereinigt, die ich mit der Zeit vollständig durchlas. Hatte ich von »Tausend und eine Nacht« genug, nahm ich einen der 4 Bände einer zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienenen großen illustrierten Weltgeschichte zur Hand. Mein Lieblingsbild war die ganzseitige Farbtafel der Völkerschlacht von Leipzig. Der österreichische Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, hoch zu Ross, überbringt den 3 alliierten Monarchen die Nachricht vom Sieg über Napoleon. Meine Lesekarriere hatte im Bett begonnen. Wenige Monate nach Beginn des 1. Schuljahres erkrankte ich nämlich an Scharlach und musste 8 Wochen das Bett hüten. Es war entsetzlich langweilig. Für Unterhaltung sorgte lediglich eine in helles Leinen gebundene Ausgabe von Grimms Märchen mit Zeichnungen von Ludwig Richter. Daraus las mein Vater abends vor. Leider war das Ganze noch in Fraktur und nicht in Antiqua-Schrift gedruckt. Und ich war zudem erst in die Anfangsgründe des Buchstabierens eingeweiht, als ich Scharlach bekam. Wieder und wieder betrachtete ich an den langen und langweiligen Tagen die Bilder und versuchte, die unbekannten Lettern zu entziffern. Das ging zuerst stockend und dann immer schneller. Es gab ja keine Ablenkung und ich hatte genügend Zeit. Ohne es zu merken, hatte ich irgendwann das ganze Buch gelesen. Kurz vor Weihnachten durfte ich wieder in die Schule. Da war das Lesen-Lernen für mich durch. Oft frage ich mich, wo ich jetzt wäre, wenn ich statt mit Grimms Märchen, Tausend und eine Nacht und der illustrierten Weltgeschichte die prägenden Kindheitsjahre mit dem Computerspiel World of Warcraft verbracht hätte. Niemand kann das wissen. Ohne die früh erworbene Leichtigkeit im Lesen und die daraus fließende relative Gewandtheit im mündlichen Ausdruck wäre ich nie halbwegs unfallfrei durch die Schule gekommen. Denn als Heranwachsender war ich stinkfaul. Ich gehörte zu jenen Kindern, die, wie man so sagt, nicht leicht zu lenken sind. 80% des Unterrichts ging bei mir zum einen Ohr hinein und beim anderen direkt wieder hinaus. Ich hörte einfach nicht zu. In Deutsch brauchte ich eigentlich keinen Unterricht, in Geschichte und Erdkunde auch nicht. Und Englisch lernte ich erst richtig, als ich mit englischer Lektüre begann. Griechisch und Latein machten keine ernsthaften Schwierigkeiten. In Musik gab mir unser Erdkundelehrer, der gleichzeitig Musiklehrer war, immer eine Gnadenvier. Kunst mochte ich sehr gerne. Vor den Naturwissenschaften drückte ich mich, wo ich konnte, und nur die gemeinsame Energie verschiedener Mathematiklehrer bewirkte, dass ich trotz andauernden passiven Widerstandes die Schule mit recht fundierten Mathematikkenntnissen verließ. Darüber war ich später sehr froh. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Lesefähigkeit, Textverständnis und das dadurch ermöglichte Generalwissen ist die Kernkompetenz der Bildungsvermittlung. Sie erleichtert auch den Zugang zur mathematischen und zur naturwissenschaftlichen Kompetenz, denn logische und empirische Zusammenhänge und Problemstellungen müssen zunächst erklärt werden, damit man einen Ansatzpunkt für die formale Problemlösung und eine Diskursebene findet. Die erste Klippe beim Lösen einer Textaufgabe im Fach Mathematik ist immer das inhaltliche Verstehen des Textes, der die Problembeschreibung und die Aufgabenstellung enthält. Diese eigene Erfahrung wurde bestätigt durch die pädagogische Literatur, die ich gelesen habe, und sie deckt sich mit den Erfahrungen an den Schulen. Letztlich hängt der gesamte individuelle Bildungserfolg an den Kernkompetenzen in Leseverständnis und Mathematik. Bei diesen Grundkompetenzen knüpfen auch die PISA-Tests an. Wer viel, schnell und mit gutem Textverständnis liest, hat eigentlich niemals Probleme mit der Rechtschreibung. Und wer ein ausreichend tiefes mathematisches Verständnis entwickelt, für den werden Natur- und Ingenieurwissenschaften, wenn er sich denn ausreichend dafür interessiert, niemals ein Buch mit 7 Siegeln sein. Umgekehrt gilt, wer bei Leseverständnis und Mathematik in den Grundlagen schwächelt, kann dies niemals durch anderweitige Kenntnisse und Fertigkeiten kompensieren, sondern wird schon früh an enge Grenzen stoßen. Wenn der heutige Hauptschulabschluss nach 10-jähriger Schullaufbahn jenes Niveau an Leseverständnis und Grundschulmathematik sicherstellen würde, dass man 1955 in einer 50-köpfigen Klasse mit Abschluss des 4. Schuljahrs erwerben konnte, dann wäre man heute bildungspolitisch und in Bezug auf die Qualifikation für den Arbeitsmarkt wesentlich weiter. Es ist alarmierend, dass zumindest an den Grund- und Hauptschulen in den letzten Jahrzehnten das Anforderungs- und Leistungsniveau in Mathematik und Lesen durchgehend gesunken ist. Das blieb nicht ohne Folgen für einen großen Teil der Realschulen und Gymnasien. Einen Beleg dafür liefern die bereits erwähnten Eingangstests der BASF bei der Lehrlingsauswahl. Siehe Tabelle 3.5.